Сколько человек могут совершить поездку по билету выходного дня? Reise mit dem Wochenendticket. Sie möchten spontan sein? Oder vielleicht verspüren Sie auch etwas Abenteuerlust, Lust auf etwas Unbekanntes? Das klingt ganz nach einer Reise. Kaufen Sie doch ein Wochenendticket der Deutschen Bahn. Nehmen Sie sich ein Wochenende frei und steigen einfach in den nächstbesten Zug. Doch zu spontan? Dann lesen Sie hier die besten Ratschläge für einen gelungenen Ausflug. So reisen Sie mit dem Wochenendticket. Das schöne Wochenendticket der Deutschen Bahn ist für einen Tag, Samstag oder Sonntag, ab 0 Uhr gültig. Reisen dürfen bis zu 5 Personen. Es dürfen allerdings nur Nahverkehrszüge genutzt werden. Das sind S-Bahnen, Regionalbahn, Interregio-Express und Regionalexpress. Das Wochenendticket der Deutschen Bahn kostet 39 Euro, wenn Sie es im Internet erwerben und selbst ausdrucken. Wenn Sie am Serviceschalter oder am Automaten lösen, zahlen Sie derzeit 41 Euro. Im Zug selbst kommen noch 10% hinzu.